Bruno Rechnitz, Wien 23, Anton-Freundschlag-Gasse 5a, früher Anton-Freundschlag-Gasse 84, Wohnung von Bruno Rechnitz. Bruno Rechnitz wurde am 3.7.1910 in Wien geboren. Seine Mutter hieß Anna, geborene Buchbinder, und stammte aus St. André-Wördern. Sein Vater Bernhard kam aus Frauenkirch im Burgenland. Bruno Rechnitz war jüdisch, österreichischer Staatsbürger und ledig. Er absolvierte die dreijährige Fachschule für Textilberufe in der Spengergasse. Er hielt dort die Ausbildung zum Textil- und Musterzeichner. Im Jahr 1938 war er bei der Firma Herzfeld und Fischl als Textilzeichner beschäftigt und verdiente monatlich 233 Reichsmark. Im Ausreisefragebogen gab er bekannt, dass er nach England, den USA oder Frankreich auswandern wollte. Der Grund seiner Verhaftung ist unbekannt. Da er bereits sehr früh im Jahr 1938 verhaftet wurde, kann eine politische Betätigung nicht ausgeschlossen werden. Am 16. November 1938 meldete das Zugangsbuch aus dem KZ Dachau seine Deportation dorthin. Am 1. Februar 1939 wurde Bruno Rechnitz auf dem Schießplatz Brittelbach von der SS erschossen. Als Todesursache wurde Herz- und Kreislaufschwäche angegeben.